In dem Hause, in dem ein Todesfall erfolgt, hält man sofort die Uhr an. Der Spiegel wird verhängt, sonst sieht man zwei Tote. Man öffnet die oberen Fenster und löst, falls keine Dachluken vorhanden sind, einen Dachziegel, damit die Seele hinausfahren kann. Der Tote wird gewaschen und umgekleidet. Der Mann erhält einen schwarzen Gehrock, die Frau ihr schwarzes Kleid. Dem Toten werden Schuhe angezogen. Eine Jungfrau beerdigt man im Schmuck der Braut mit weißem Kleid, Myrtenkranz und Schleier. Der Tote wird auf Stroh gebettet. Auf das Gesicht legt man ihm einen mit Branntwein oder Essig getränkten Lappen. Auf den Leib kommen Brennnesseln, um das Blauwerden zu verhüten. Zu beiden Seiten der männlichen Leiche legt man je eine Axt. Die weibliche Leiche erhält eine Axt auf den Leib, den Stiel nach den Füßen gerichtet. Beim Einsargen werden die Äxte fortgenommen. Das Gefäß mit dem Leichenwasser wird unter einer Regengosse vergraben. Das Stroh, auf dem der Tote gelegen hat, und seine alten Kleider werden verbrannt oder vergraben. Der Tod wird den Tieren in den Ställen und den Bäumen im Garten angesagt mit den Worten: Euer Hauswirt ist tot. Ehe der Sarg über die Schwelle hinausgetragen wird, stellt man ihn dreimal nieder. Um der Seele den Eingang zu wehren, werden, wenn er über die Schwelle ist, sofort Fenster und Türen geschlossen. Man gießt Wasser auf den Fußboden und fegt die Stube mit einem Besen. Die Stühle, worauf der Sarg gestanden hat, werden umgekehrt und auf den Fußboden gelegt. Um jegliche Wiederkunft zu verhindern, wird dem sich fortbewegenden Leichenzug Wasser aus einer Schüssel nachgegossen, wie man es auch macht, wenn der Arzt oder der Abdecker das Gehöft verlässt. Der Gärtner. Als die ersten Ferienhäuser am Ufer des Sees gebaut werden, etliche davon mit Reet gedeckt, hilft der Gärtner, sobald der See vereist ist, beim Schilfschneiden für die Dächer. Auch dabei zeigt er ungewöhnliches Geschick. Die gefrorenen Stängel springen vor ihm wie Glas. Er handhabt das Brett, das zum Abschieben der Halme verwendet wird, so gekonnt, dass der Dachdecker ihm kaum glauben mag, dass er noch nie jemandem bei der Schilfernte zur Hand gegangen sei. Mit großer Kraft schlägt er nach der Ernte die Halme über dem linken Knie aus, ohne je zu ermüden. Die kurzen Stücke und Reste von Gras fallen alsbald heraus und die sauberen Bündel legt er beiseite. Der Gärtner spricht wenig und zu den Ereignissen im Dorf äußert er sich überhaupt nie. Sei es, dass jemand im See ertrunken ist, dass irgendein Büdner einen Grenzstein heimlich versetzt oder Schmeling den amerikanischen Boxer Lewis in der 12. Runde K.O. geschlagen hat. »Mensch, unser Schmeling«, sagt der Dachdecker von seinem Deckstuhl zum Gärtner hinunter, der ihm die Bündel hinaufreicht. »Unser Schmeling gegen den braunen Bomber, das war was. Oder hast du etwa kein Radio?« Der Gärtner schüttelt den Kopf. Das Haus, auf dessen Dach der Dachdecker gerade sitzt, ist das Haus von Schmeling. »Bei Thoraken habe ich auch schon gedeckt«, hatte der Dachdecker ganz am Anfang ihrer Zusammenarbeit zum Gärtner gesagt, vielleicht um den für seine Schweigsamkeit bekannten Mann zu beeindrucken und dadurch zum Sprechen zu bewegen. Aber der Gärtner wusste wahrscheinlich gar nicht, wer Thorak war. Jedenfalls hatte er auch da nur genickt und geschwiegen. Manchen im Dorf ist der Gärtner wegen dieses Schweigens nicht ganz geheuer. Sie nennen ihn kalt, nennen seinen Blick fischig, vermuten Anflüge von Wahnsinn hinter der hohen Stirn. Andere wieder halten dagegen, er spreche zwar mit den Menschen nur das Notwendigste, wenn er sich aber in einem Garten oder auf einem Feld allein wähne, hätten sie deutlich gesehen, wie er fortwährend die Lippen bewegte, während er harkte, grub, jätete oder Pflanzen beschnitt und begoss. Er plaudere nun einmal lieber mit dem Grünzeug. In seine Hütte lässt er niemanden ein. Kinder, die durchs Fenster spähen, während er nicht zu Hause ist, sehen nur Tisch, Stuhl, Bett und einige Kleidungsstücke, die über Haken geworfen sind. Auch das Haus schweigt also, wie sein Besitzer. Und wie bei allem Schweigen kann das zwar heißen, dass es ein Geheimnis verbirgt, aber ebenso, dass es einfach sehr leer ist.